Erst am Ende von 7 Jahren sollt ihr einen Schuldenerlass durchführen. Zweiter dieser Erlass bedeutet, dass jeder, der jemandem Geld geliehen hat, die Schuld seinem Nächsten erlassen soll. Er soll seinen Mitmenschen nicht zur Rückzahlung drängen, denn dieser Erlass wird zu Ehren des Herrn ausgerufen. Dritter, einen Ausländer darfst du zur Rückzahlung drängen, aber die Schulden deines Volksgenossen sollst du erlassen. Vierter, es soll jedoch keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch reichlich segnen in dem Land, das er euch als Besitz gibt, damit ihr es einnehmt. Fünfter, dies geschieht, wenn ihr wirklich auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört und alle diese Gebote, die ich euch heute gebe, sorgfältig befolgt. Sechster, denn der Herr, euer Gott, hat euch gesegnet, wie er es versprochen hat, so dass ihr vielen Völkern Geld leihen werdet, aber selbst nichts leihen müsst. Ihr werdet über viele Völker herrschen, aber kein Volk wird über euch herrschen. Siebter, wenn es in euren Städten in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, einen armen Volksgenossen gibt, sollt ihr nicht hartherzig sein und eure Hand nicht vor ihm verschließen. Achter, stattdessen sollt ihr ihm eure Hand öffnen und ihm gerne so viel leihen, wie er in seiner Not braucht. Neunter, passt auf, dass kein schlechter Gedanke in eurem Herzen aufkommt, wie zum Beispiel, das siebte Jahr, das Jahr des Erlasses, ist bald da, und dass ihr dann euren armen Volksgenossen nicht neidisch anseht und ihm nichts gebt, denn wenn er wegen euch zum Herrn schreit, werdet ihr schuldig sein. Zehnter, ihr sollt ihm geben und dabei nicht widerwillig sein, denn wegen dieser guten Tat wird der Herr, euer Gott, euch bei allem, was ihr tut und unternehmt, segnen. Elfter, es wird immer Arme im Land geben, deshalb befehle ich euch, öffnet eure Hand gerne für eure bedürftigen und armen Volksgenossen in eurem Land. Zwölfter, wenn sich ein Hebräer oder eine Hebräerin, also einer eurer Volksgenossen, an euch verkauft, soll er 6 Jahre lang euer Sklave sein, im siebten Jahr aber sollt ihr ihn freilassen. Dreizehnter, wenn ihr ihn freilasst, sollt ihr ihn nicht mit leeren Händen wegschicken. Vierzehnter, ihr sollt ihm stattdessen reichlich von euren Schafen, von eurem Getreide und von eurem Wein mitgeben, gebt ihm von dem, womit der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Fünfzehnter, denkt daran, dass auch ihr Sklaven in Ägypten wart und der Herr, euer Gott, euch befreit hat, deshalb befehle ich euch dies heute. Sechzehnter, wenn er aber zu euch sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er euch und euer Haus lieb gewonnen hat und es ihm bei euch gut ging, siebzehnter, dann nehmt einen Pfriem und bohrt ihn durch sein Ohr an die Tür, so wird er für immer euer Sklave sein. Genauso sollt ihr auch mit einer Sklavin verfahren. Achtzehnter, es soll euch nicht schwerfallen, ihn freizulassen, denn er hat euch 6 Jahre lang doppelt so viel verdient wie ein Tagelöhner, und so wird der Herr, euer Gott, euch bei allem, was ihr tut, segnen. 19. Jedes männliche erstgeborene Tier, das unter euren Rindern und Schafen geboren wird, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, weihen. Mit den erstgeborenen Rindern dürft ihr nicht arbeiten und die erstgeborenen Schafe dürft ihr nicht scheren. 20. An dem Ort, den der Herr erwählt hat, müsst ihr sie jedes Jahr mit eurer Familie vor dem Herrn, eurem Gott, essen. 21. Wenn die Tiere aber einen Fehler haben, zum Beispiel lahm oder blind sind oder einen anderen schlimmen Makel aufweisen, dürft ihr sie dem Herrn, eurem Gott, nicht opfern. 22. Solche Tiere dürft ihr an eurem Wohnort essen, sowohl der unreine als auch der reine, wie eine Gazelle oder einen Hirsch. 23. Nur ihr Blut dürft ihr nicht essen, ihr müsst es wie Wasser auf die Erde fließen lassen.